Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 106, an Schiller. Der Wunsch, Sie wiederzusehen, ist mir diese Zeit her immer vereitelt worden. Morgen hoffe ich, bei Ihnen zu sein und zu vernehmen, was Sie in dem Zwischenraume gearbeitet haben. Dass mir nach Ihrem Urteil das Märchen geglückt ist, macht mir viel Freude, und ich wünsche, über das ganze Genre nunmehr mit Ihnen zu sprechen und noch einige Versuche zu machen. Der Schluss des sechsten Buches meines Romans geht montags ab, und dieser Band wird gedruckt bald aufwachen. Im Folgenden rollt der Stein den Berg hinab, und das meiste ist schon geschrieben und fertig. Die verlangten Monatschriften lasse ich aufsuchen, sie womöglich mitzubringen. Die knebelischen Elegien sind recht gefunden und in mehr als einem Sinne gut und heilsam. Vielleicht bringe ich einige mit. Vielmals adieu. Den 3. Oktober 1795. G.